Erster Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das sagt der Mann mit den 7 Sternen. Er geht zwischen den 7 goldenen Lampen. Zweiter, ich kenne deine Arbeit und deine Geduld. Du magst böse Menschen nicht. Du hast falsche Lehrer geprüft und sie als Lügner erkannt. Dritter, du hast viel Geduld. Du hast für meinen Namen gelitten. Du bist nicht müde geworden. Vierter, aber ich habe einen Fehler gefunden. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Fünfter, denk an die alte Zeit. Ändere dein Leben und handle wie früher. Sonst komme ich und nehme deine Lampe weg. Sechster, aber das ist gut, du hast die Taten der Nikolaiten. Ich hasse diese Taten auch. Siebter, wer hören kann, soll zuhören. Der Geist spricht zu den Gemeinden. Wer siegt, darf vom Baum des Lebens essen. Achter, schreib an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Das sagt der Erste und der Letzte. Er war tot und lebt jetzt. Neunter, ich kenne deine Not und deine Armut. Aber du bist eigentlich reich. Andere Menschen sagen böse Dinge über dich. Zehnter, der Teufel wirft einige von euch ins Gefängnis. Ihr werdet 10 Tage lang leiden. Bleib treu bis zum Tod. Dann gebe ich dir das ewige Leben. Elfter, wer hören kann, soll zuhören. Wer siegt, wird den zweiten Tod nicht erleben. Zwölfter, schreib an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das sagt der Mann mit dem scharfen Schwert. Dreizehnter, ich weiß, wo du wohnst. Dort ist der Thron vom Satan. Du bleibst mir treu. Du hast deinen Glauben behalten, als man Antipas tötete. 14. Aber ich habe ein paar Fehler gefunden. Manche Leute folgen der Lehre von Bileam. Er brachte Israel dazu, falsche Dinge zu tun. 15. Auch bei euch gibt es Leute mit falschen Lehren. Sie folgen den Nikolaiten. 16. Ändere dein Leben. Sonst komme ich bald. Ich werde mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. 17. Wer hören kann, soll zuhören. Wer siegt, bekommt das geheime Brot. Er bekommt einen weißen Stein mit einem neuen Namen. 18. Schreib an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Das sagt der Sohn Gottes. Seine Augen leuchten wie Feuer. Seine Füße glänzen wie Metall. 19. Ich kenne deine Taten und deine Liebe. Du hast Glauben und Geduld. Du tust jetzt mehr als am Anfang. 20. Aber ich habe einen Fehler gefunden. Du lässt die Frau Isabel gewähren. Sie nennt sich eine Prophetin. Sie lehrt meine Diener falsche Dinge. 21. Ich gab ihr Zeit für eine Änderung. Aber sie will ihr böses Leben nicht ändern. 22. Jetzt mache ich sie krank. Auch die Menschen bei ihr werden leiden. Sie müssen ihr Leben ändern. 23. Ich werde ihre Kinder sterben lassen. Alle Gemeinden sollen wissen, ich kenne die Gedanken der Menschen. Jeder bekommt, was er verdient. 24. Aber ich sage den anderen in Thyatira, ihr folgt dieser bösen Lehre nicht. Ich gebe euch keine schwere Last. 25. Haltet einfach fest, was ihr habt. Tut das, bis ich komme. 26. Wer siegt und meine Taten bis zum Ende tut, bekommt Macht. Er wird über die Völker herrschen. 27. Er wird sie mit einem Stab aus Eisen führen. Er wird sie wie Töpfe aus Ton zerbrechen. 28. Ich habe diese Macht von meinem Vater bekommen. Ich werde ihm auch den Morgenstern geben. 29. Wer hören kann, soll zuhören. Der Geist spricht zu den Gemeinden.